Transparenz für die Ohren. Ich wusste, dass da jetzt keiner was sagen würde. Ich wünsche einen guten Abend. Wir haben 21.19 Uhr. Es fängt die Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit an, die sehr dünn besetzt ist. Viele haben sich entschuldigt, unter anderem wegen der TTIP-Mumble. Wegen dem TTIP-Mumble. Egal. Gehen wir doch Medias in Res. Das Protokoll von letzter Woche wird genehmigt, gehe ich von aus. Oder möchte jemand was anderes sagen? Und schweige für immer. Mitgliederzone Abgänge. Wir haben letzte Woche, habe ich das so ein bisschen abgewunken, als Vaku sagte, wenn wir nicht irgendwie die Leute rausschmeißen, die nicht mehr da sind. Weil ja Organisation so eher dein Bereich ist, Bernd. Jetzt ist übrigens Vaku da. Sollen wir das heute irgendwie besprechen oder eher nicht? Oder? Meine Meinung ist, wir können gerne alle rauskicken aus Pet und sowas, alles, die schon seit Wochen und Monaten nichts mehr machen. Ja, also wir können auf jeden Fall den Unterstrich rauspicken, raushauen. Ist ja nun gar nicht mehr bei uns. Würde ich mich aber nächste Woche drum kümmern. Stefan. Weil da habe ich Urlaub. Gut. Der komplette Piraten drauf geht, aber egal. Ey, möchtest du uns jetzt irgendwas sagen? Okay, hat jemand einen Bericht aus der Fraktion gesehen? Nämlich nicht. Nö. Ingo hatte keinen geschickt. Wahrscheinlich, weil die ein bisschen Stress hatten. Ich hoffe, produktiven Stress. Bericht. Was haben wir letzte Woche so getan? Wir haben Blogposts von Sami draufgesetzt. Wir haben einen kleinen Blogpost zur Demo vom Samstag gemacht. Hatten wir sonst noch was? Ach ja, wir haben natürlich auch die Demo angekündigt. Das war, glaube ich, alles, was ich jetzt so auf Anhieb wüsste. Das waren, glaube ich, alle Meldungen, die wir gemacht haben. Wir hatten noch die DPM von Oberhausen da zum Lektorieren. Ja. Die hatte ich aber an die Bundeslektorat weitergeleitet. Und das war, glaube ich, alles, was wir in Sachen Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Ja. Letztendlich hatte sich der Daniel auch noch bei mir irgendwie quasi privat gemeldet. DM, ich hatte auch noch mal drüber geschaut, noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Unter anderem ist an unsere Schreibung angepasst, nicht an die vom Bund. Presse, offene oder geplante PMs. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt keine direkte, nötige und so weiter geplante. Hat jemand was? Für diese Woche nicht, nein. Paki, weißt du was? Ah ja, Paki kommt gerade erst wieder rein. Ja, großes Kino. Echt, ich kotze ab. Weißt du irgendeine Pressemitteilung oder sowas, die jetzt kommen sollte? Weil ich habe irgendwie momentan gar nichts auf dem Schirm, was so direkt in den nächsten Tagen kommen soll. Machen wir was zu Ostern? Lassen wir Ostereier suchen oder so? Klingt erstmal nicht danach. Macht totalen Sinn hier. Ja. Auch sonst sieht es momentan hier so ein bisschen leer aus. Wir haben keinerlei Berichte oder so, sondern können eigentlich sofort zu Terminen übergehen. Es sei denn, wir wissen irgendwas Neues. Ist was Neues von Krähennest oder so? Das Krähennest hat diese Woche nichts gemacht. Letzte Woche. Der Wutze muss noch den TTIP-Film Joachim schneiden. Wollte er zumindest machen. Ich hätte es gerne vormorgen fertig gehabt, aber gut, der wollte es machen. Mal gucken, wann es kommt. Wir zeichnen gerade, Nebulon wird gerade die beiden Diskussionen gesendet. Also einmal TTIP, einmal Geldsystempiraten. Da zeichne ich hier gerade TTIP auf. Das geht nachher online im Krähennest oder morgen. Da könnten wir auf die Webseite was setzen, wenn jemand was Kurzes zu schreibt. Wie kurz? Ein Satz? Zwei Sätze? Dann muss man sich das zur Hälfte anhören. Nö, keine Ahnung, ich höre es mir auch nicht an. Schreib einfach, es gab die Podiumsdiskussion, die kann man hier nachhören. Ja. Und dann einfach die Teilnehmer dabei. Das ist kein Problem. Wenn du das morgen früh fertig machst, wäre das super. Ja, ich hoffe, das klappt. Aber das ist ja noch nicht mal genug, dass man das ins Protokoll schreiben könnte. Ja. Nee, ansonsten bin ich momentan halt auch zu sehr kommunal unterwegs und auf den Aufruf auf dem Landesparteitag hat sich leider auch keiner gemeldet. Weder für uns noch fürs Krähennest. Ziemlich schade. Ja. Ich denke auch nicht, dass wir da vor dem 25. jetzt noch Großleute gewinnen können. Weil ich merke auch langsam, wie ich immer mehr in Kommunal reingezogen werde momentan. Ja. Das wird morgen auch meine Hauptsorge sein. Nee, es ist eigentlich schon länger mal meine Hauptsorge, weil viel auch irgendwie da gerade zusammenkommt. Ja, da könnten wir zum Thema, also im RT war nichts in den letzten Tagen, aber die Sasa hat eine Anfrage von der WAZ in Bezug darauf, wie wir kommunal starten. Da möchte ich dann auch nochmal auf das Wiki verweisen. Gibt es eine Wiki-Seite, gerade mal in den Pad-Chat geschrieben habe, zur Kommunalwahl. Ich hoffe, da habt ihr euch, wenn ihr irgendwas kommunal macht, alle eingetragen. Vielleicht sollten wir diese Seite auch nochmal prominent irgendwie über die Infoliste schicken oder sowas. Alles so ruhig hier. Bei uns hat morgen erst der Wahlausschuss. Aus Bochum kann ich dir erst dann was sagen. Ja. Ja, ich muss unsere auch nochmal entweder selber verbessern oder am besten sag ich der Kollegin von dem Büro, der anderen Büropiratin noch Bescheid. Dann gab es aufgrund des doppelten Rittbergers Trafos einen kleinen Shitstorm auf Twitter vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie das auf Facebook war. Hast du irgendwas mitbekommen, Bernd? Auf Facebook war es relativ ruhig. Auf Twitter war nach der Entscheidung vom letzten Donnerstag eine Menge los. Speziell halt Freitag kamen einige Fragen und aber auch einiges an Beleidigungen und ähnlichem. Ich habe mich zwischendurch mal mit Steffi in Verbindung gesetzt gehabt, weil das ja schließlich auch, also sie war ja eine von denen, die sich dafür stark gemacht haben und auch noch bis zuletzt stark gemacht haben dafür, dass der LAFO das nicht unterstützt, die Demo in Dortmund. Da hatte ich mich dann halt mit ihr zusammen, also mit ihr in Verbindung gesetzt und gesagt, dass sie das im Auge behalten sollte, dass sie eventuell auch auf sachliche Fragen antworten könnte. Natürlich nicht auf die unsachlichen Sachen, da sollte man dringend nicht drauf antworten. Aber fand ich wichtig, dass man so einen Shitstorm so ein bisschen im Auge behält, auch wenn das teilweise nicht so schön ist, was da kommt. Als dann das dann nochmal wieder umgeändert wurde und der Beschluss vom Samstag dann da war, habe ich das auch recht flott auf Twitter verbreitet und die Rückmeldungen waren zu 95% mindestens positiv. Aber auch da waren halt wirklich viele Kommentare. Ganze Wochenende war halt quasi viel auf Twitter los, auch unter anderem weil ich ja von der Demo auch direkt Fotos und Sprüche quasi getwittert habe, auch die gingen ziemlich gut rum. Also wir hatten auf jeden Fall eine gute Verbreitung am Wochenende. So, machen wir mal kurz in die Termine. Da ist am 25. April der EU-Wahlkampf-Event in Trier, von dem ich immer noch nicht ganz verstehe, warum man das an einem Wochentag macht. Und von dem ich nicht weiß, wer dahin fährt. Uwe ist da. Weißt du, ob der Foti da ist? Der ist wahrscheinlich da, ne? Ja. Kann man hier einfahren. Oh. Bist du im Flugzeug? Nee, ich habe sogar quasi gerade hier ein bisschen viel laufen und da ist wahrscheinlich der Lüfter. Ja, alles klar. Gut. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir da eine Voranmeldung bekommen von der SG und die dann auch übernehmen können. Zumindest als Blogpost. Dann haben wir den 1. Mai. Zum ersten Eintrag zum 1. Mai Das war jetzt allgemein, was wir da machen, dass wir da was machen wollten, oder? Du stehst da irgendwie. Ja, ich wollte die Sozialpiraten ansprechen, das sollte ich nochmal tun, ja. Gute Erinnerung. Mhm. Aber da ging es nicht um eine spezielle Veranstaltung, sondern quasi nur um den 1. Mai an sich, ne? Genau. Wäre ja auch schön, wenn wir da irgendwie einen Blogpost oder sowas hätten. Also wir machen für Bochum auch ein kleines Social-Media-Filmchen, was, wenn das so wird, wie ich mir das vorgestellt habe, auch komplett verwendbar ist. Was dann aber eher auf dem Tenor gab es Tag der Arbeit, man sollte aber auch nicht die vergessen, die keine Arbeit haben und dann Richtung Hartz IV geht. Mhm. Aber wenn das bis dahin fertig ist, sage ich noch Bescheid. Okay. Dann haben wir hier nochmal diese Nummer mit der Sitzblockade, beziehungsweise mit der Blockade. Also wenn ist ja inzwischen die Nazi-Demo gestoppt worden, beziehungsweise verboten worden. Bin jetzt gar nicht sicher, wie das jetzt weitergeht. Wird da trotzdem jetzt dann die Demo gegen rechts sein oder weiß das irgendwer? Wenn ich das nicht verstanden habe, wollen sie das trotzdem machen. Ah. Weil die Frage ist, ob sich das durchsetzt oder nicht. Ich habe gerade auch nochmal die Google-Kalender aufgemacht. Ich habe noch ein paar Sachen aus dem April. Okay. Aber mach erstmal doof fertig, dann gehen wir wieder zurück ins April. Ja, also Blockado, wenn das groß wird, dann werde ich auch wieder versuchen, da zu sein und so ähnlich wie ich jetzt vom Sach her so das Twitter-mäßig zu begleiten und so. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir das möglichst schaffen, dass wir jemanden dabei haben, der dann über unseren Twitter-Account was machen kann. Auf jeden Fall. Jo, was hast du noch im April? So, wir haben am Karfreitag den Weltamateurfunktag. Was relativ unspannend ist. Jo. Aber am Sonntag, den 20.04. ist Cannabis-Tag. Mhm. Ich gucke gerade mal, kleiner Kalender. Cannabis-Anhänger fahren am 20. April 2014 das aus der Hanfpflanze gewonnene Rauschmittel. Dies wird zu diesem Anlass zum Beispiel bei öffentlichen Events geraucht. Ebenso finden an diesem Tag Veranstaltungen politischen Charakter statt, welche für die Entkriminalisierung von nichtmedizinischem Cannabis werben. Der auch als Weed Day, Cannabis Day oder Weltmarihuana-Tag bezeichnet, Tag wird insbesondere in den USA gefeiert. Ich poste es mal ins Pad. Könnte man im Prinzip mal irgendwie mit Lukas abmachen, der ja als in der Bildzeitung jetzt als Cannabis-Pirat irgendwie bekannt wurde. inwiefern wir da was machen können. Paki, bist du gerade da? Scheinbar nicht. Okay, muss ich mich jetzt gleich dran erinnern, dass ich noch was sagen wollte, wenn er wieder da ist. Mal noch was Interessantes? Warte, ich muss eine Woche vorspringen. Am 22.04. ist der Tag der Erde. Am 23.04. ist Tag des Bieres, Tag des Buches und des Urheberrechts. Ey, des Urheberrechts. Ich hoffe mal, dass da was vom Bund kommt. Ja. Ich befürchte, dass momentan der Daniel-San nicht Kapazitäten haben wird, da noch was für uns zu machen. Und das schätze ich auch nach dem, was ich gehört habe. Dann haben wir am Samstag, den 26.04., den Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl. Mhm. Da weiß ich halt nicht, ob wir da was zu machen wollen sollen. Ich werde mal den, also fürs Krennest auf jeden Fall mal den Dannebot ansprechen. Ja. Paki, bist du inzwischen da? Das wird heute, glaube ich, schwierig. Ja. Ich hätte noch einen Termin am 7. Mai eingetragen, falls du nicht noch irgendwas davor haben wolltest. Paki, hörst du uns jetzt wieder? Paki? Am Samstag, den 3.5., ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. Die Frage ist, ob wir da was in Verbindung mit Prism und Co. machen wollen. Ja, Pressefreiheit. Wenn man einen Dreh bekäme auf Whistleblowing oder sowas. Oh, das geht ja. Wäre das gut. Aber ist auch so ein Thema, wo ich sagen würde, ja, wenn ich jetzt im Bund sitzen würde, würde ich ja sofort drauf anspringen. Aber der Tschernobyl-Tag, der... Nee, das habe ich jetzt für mich eingetragen, dass ich daran denke. Hm? Ja, aber ich finde das auch so ganz interessant. Vielleicht kriegt irgendwie einen kleinen Blogpost hin oder so. Irgendwas so ein bisschen Sentimentales. Gut. Am 5.5. ist Europatag des Europaparlaments und internationaler Hebammentag. Hast du eine Ahnung, wie wir jetzt im Bereich Hebammen unterwegs sind? Der Vorstand hat gesagt, wir finden das toll. Dann habe ich mich zusammen mit Fraktionen und AG Gesundheit hingesetzt und die haben sich nicht geeinigt und die Fraktion hat irgendwas gemacht. Die AG Gesundheit hat gesagt, dann leckt uns doch am Arsch und wir haben nichts mehr gemacht. Haben wir da auch mal irgendwann so einen Liquid-Feedback-Antrag oder sowas? Irgendwas, worauf man sich stützen kann? Nur die Vorstandsentscheidung. Ja. Ich würde sagen, packen mal mit rein. Gucken wir mal, was passiert. Einfach noch mal versuchen. Weil das ist ein Thema, das momentan kocht. Sollten wir nicht an uns vorbeigehen lassen. Hast du noch was vom 7. Mai? Am 6. den Weltlachtag. Bin mir nicht sicher, ob wir dazu irgendwas sagen können. Wir könnten zum Weltpopcorn-Tag was sagen. nee, dann kommt am 8. der Tag der Befreiung. Am 7. haben wir das noch im Kalender stehen, ne? Ja. Ich wurde angesprochen aus dem Bereich der Queeraten. Am 7. Mai ist in Köln die Kundgebung zum Worldwide Day of Genital Autonomy, genitale Selbstbestimmung, also gegen genitale Verstümmelung, sowohl bei Jungs. Mit zentraler Kundgebung auf dem Roncalli-Platz, alles schön. So, das ist aber ja vor anderthalb, zwei Jahren mal irgendwie sehr umstritten gewesen. Also nicht auf Liquid Feedback. Ich hatte damals mal einen Antrag gestellt, der damalige Vorstand einen offenen Brief mit hätte unterschreiben sollen. Da hatten wir sehr viel positive Stimmen für. Der ist, glaube ich, mit um 80% durchgegangen. Daraufhin hat der Landesvorstand gesagt, ja, aber es waren nicht genug Leute, wir haben es trotzdem nicht unterschrieben. Jetzt weiß ich nicht, ob der momentane LAFO mutiger ist sozusagen und sagt, da gehen wir mit rein und da helfen wir mit und da unterstützen wir. Wenn der Packe jetzt mitreden würde, könnte der vielleicht da was zu sagen. Ansonsten werde ich da wohl irgendwie einen Antrag schreiben müssen. Ich weiß nur noch nicht wann. Wochenende oder so. Weil prinzipiell finde ich es ganz gut, wenn wir das unterstützen würden. Müssen wir halt sehen. Das war so hoch umstritten letztes Mal, ne? Ja, wie gesagt, das war, es ist nicht so ganz einfach, das Thema, weil man in dem Moment, wo man sagt, ja, aber wählt doch bitte keine kleinen Jungs, sagen halt irgendwie gläubige Juden und Muslime, ja, aber ihr wollt uns doch nur unsere Religion kaputt machen. Und das will man ja nicht, deswegen ist man da in einer ziemlichen Zwickmühle. Paki, hörst du uns jetzt? Übliche Frage. Wieder rein verschoben worden, aber nein. Also von uns aus sollten wir da nichts machen, wenn wir da, aber ich würde da halt einen Arg stellen, deswegen halt das mal auch mit reingeschrieben. Und wenn wir da nur, also wenn wir da nichts groß machen wollen, können wir aber eventuell immer noch sagen, wenn die Queeraten dazu was machen wollen, dann können wir die da auch noch unterstützen. Ja, sicher auch so. Ich bin mir relativ sicher, dass ein großer Teil, wenn es auch nicht unumstritten ist, aber ein großer Teil der Piraten zustimmen wird. 8. Mai, Tag der Befreiung, hast du gesagt? Ja. Das ist ja jedes Jahr. Jetzt frage mich aber nicht, wer oder was befreit wurde. Geschichtsvergessener irgendwas. Das ist der Tag, an dem Deutschland, Nazi-Deutschland, kapituliert hat. Der Tag der Befreiung von der Nazi-Herrschaft. Okay. Okay. Ja, wollen wir dazu was machen? Prinzipiell gerne. Warte mal. Er ist 1950 eingeführt worden. 1945 war das. Das heißt, dieses Jahr ist es noch nicht rund. Nee. Gut. Rund ist nächstes Jahr. Ja, weiß ich nicht. Wenn da jemand was zu machen will. Ja, prinzipiell fände ich es nicht schlecht, aber. Schreib's einfach mal rein und wir halten uns fürs nächste Mal offen. Ja. Vielleicht sollten wir da auch nochmal dann mit der SG einfach sprechen, ob die da was machen. So, dann nehme ich die nächste Woche nochmal. Zum Muttertag können wir was noch machen. Ansonsten ist am 15.05. internationaler Tag der Familie. Ja, könnte man manchmal fragen, ob die AK-Familie was machen will. Am 15.05. soll aber auch deutschlandweit TTIP-Demo sein, ne? Ah, das ist auch eine gute Sache, ja. Genaues weiß ich jetzt auch nicht. Müsste man mal den Slash fragen. Ja, Slash oder Sami. Sami wird es ja auch wissen dann. Haben wir auch noch ein paar Tage hin. Auf Wiedervorlage. Genau. Und dann nehmen wir den 17.05. mit rein. Das ist, glaube ich, weit genug Vorlauf. Und da ist Demofreiheit statt Angst in Hamburg. Und der internationale Tag gegen Homophobie. Mhm. Ja gut, da können wir auf jeden Fall mal was mit den Piraten machen oder so. Und Freiheit statt Angst, ja. Wird es da irgendwie wieder eine Möglichkeit geben, weiß ich nicht, einen Busstarter oder sowas? Oder FSA? Paki? Der hört uns doch die ganze Zeit nicht. Gut, dann klären wir das im Laufe der Woche. Und dann wäre schon die Wahlkampfparty in Berlin. Ja. Und also wirklich haben wir für diese Woche auch nichts zu tun, ne? Wirklich haben wir für diese Woche auch nichts zu tun. Nee, also es ist halt jetzt auch viel Zeit und so. Und ich glaube, das ist auch... Also ich habe jetzt auch eigentlich gar keine Zeit, was zu tun. Wir müssen jetzt erstmal plakatieren. Für was anderes ist jetzt erstmal eine Zeit. Ja, ich guck mal, dass ich zum Weltcannabis-Tag vielleicht noch einen Podcast kriege und zum Tschernobyl-Tag. Mhm. Und das können wir dann entsprechend mit dem... mit ein paar einleitenden Worten auch auf die Homepage setzen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Content. Ich hoffe auch, dass ich über die Woche dann wieder bei der SG klaue. Leonie, bist du, hörst du uns? Wie sieht das aus? Ab wann sollen wir das machen mit den Kommunalpiratenvorstellungen? Wenn du gerade was sagst, hört dich überhaupt nicht. Jetzt? Ja, jetzt. Würde ich davon abhängig machen, wie viel wir an Rücklauf haben. Ich gebe allerdings zu, dass ich jetzt gerade überhaupt nicht den Überblick habe. Ich falle eine Woche ungefähr noch ganz aus, weil ich mich um Berufszeug kümmern muss. Also kann ich gerade leider schlecht was zu sagen. Gut, dann sprechen wir einfach nächste Woche nochmal darüber und sollten dann aber auch bald anfangen. Ja. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage. Und zwar letzte Woche waren Paki und ich ja in Aachen. Paki sagte, er hätte das irgendwie angekündigt. Dann würde ich, wenn das euch nichts ausmacht, uns da als entschuldigt eintragen im letzten Protokoll. Ja, klar. Ja, der Paki hatte mir das, hat das wahrscheinlich irgendwie über unser internes Netz geschickt. Irgendwie übersehen, beziehungsweise ich war einfach beim Leiten der Sitzung letzte Woche dann irgendwie auch im Stress. Kein Problem. Jo. Gut, wenn jetzt keiner mehr was hat, würde ich... Sonstiges, ne? Ja. Also, kann ich berichten nach der Entscheidung? Ja. Jetzt kommt das 3 Stunden Sonstiges, alles klar. Nein. Aber ich mache ja auch ein bisschen was... Letzte Woche, Donnerstag, war in der Sitzung der Antrag, wir nehmen Pressetool, dass wir das auf Bundesebene umstellen, was wir schon mal besprochen hatten, und ja. Der Newsletter-Antrag. Beides ist angenommen worden. Ich habe jetzt komplett, ich war da im Wahnsinn, ich hatte mich gestern mit Boris von der Bundes-IT getroffen, da ist dann gleich die Landes-IT zugekommen und irgendwie bin ich jetzt Admin im Pressetool. Ich stelle das nächste Woche um. Es wird wahrscheinlich ein Run unserer KVs dann auf dieses Tool auch irgendwann geben, weil gerüchteweise soll das Verwaltungsportal abgeschaltet werden. Von daher kommt das ganz gut, dass der Bund gerade so ein Pressetool anbietet. Und das Pressetool ist gleichzeitig eigentlich ein Newsletter-Tool, deswegen werde ich den Newsletter darin auch erstellen. Ich hoffe, wenn ich das nächste Woche alles hinkriege, dass wir dann auch direkt mit dem Newsletter anfangen können. Das dazu. Fragen? Machst du dann irgendwie ein How-To? Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht ein Erklärbar-Video hinkriege, aber muss ich gucken, wie es nächste Woche läuft. Aber wie gesagt, wir machen nächste Woche auch ziemlich viel Filmarbeiten auf KV-Ebene. Wir sollten uns halt nur überlegen, was für Presseverteiler wir jetzt einrichten. Da wollte ich Ingo nochmal anschreiben, nach Regionen und so was alles, was wir da machen können, was für uns halt sinnvoll ist und nicht. Die Daten dann migrieren von den Presseleuten Emma, hier, ich lese deine Tweets. Wenn du meine Vögel anpackst, gibt's Ärger. Wieso ich? Ich wollte nur eine Katze, das. Ja, nee, ist klar. wo war ich stehen geblieben? Und da müssen wir überlegen, wer halt da Zugriff kriegen soll. Also wer PMs verschicken darf. Der einzige Nachteil von diesem Tool ist, oder es hat zwei Nachteile, es hat eine Tracking-Komponente da mit drin, die leider nicht automatisiert abgeschaltet wird. Das heißt, man muss für jeder E-Mail die entsprechende drei Tracking-Haken rausnetzen, damit diese PM nicht verfolgt wird. Und es ist kein Vier-Augen-Prinzip zwingend erforderlich. Man kann es machen von sich aus, dass einer einstellt und eine Vorlage rumschickt und dann kann andere rein irgendwie freigeben, aber der eine könnte sie ja auch komplett freigeben. Das ist halt leider Tool-immanent. Was auf dem LPT gut ist und aber sonst eher nicht so. Deswegen sollte man da auch nicht jedem Hans und Franz Zugang geben. Also ja. Da kann halt keiner auf irgendeine andere Presseclip zugreifen, außer für die, die er dann freigeschaltet wird. Also dementsprechend wir auf die Landespresse und die KVs auf ihre eigenen KV. Aber innerhalb des KVs und innerhalb des Landesverbandes muss das dann ordentlich geregelt und geklärt werden und mit Vertrauen laufen. Ja. Von daher würde ich sagen, ich schalte erstmal das Presseteam frei. Also Paki, Sasa, dich und mich. Mhm. Das war's eigentlich. Ja. Gut. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch wieder irgendwas, aber mir fällt gerade nichts Sonstes ein. Was ist denn mit unseren 1000 Gästen? Habt ihr noch was? Paki, telefonierst du immer noch? Ich sehe, dass der Bubi-Mann da ist. Das ist gut. Hast du was für ihn vor? Ja. Stream in Bochum. Ihm und das Ausgang auch in Bochum, ey. Ja gut, dann würde ich an dieser Stelle die Sitzung beenden. Ende der Sitzung 22 Uhr und zwar glatt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und falls wir uns nicht mehr hören, tolle Ostertage. Ja, danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Einen schönen Restabend. Intro und Outro Musik von Matthias Westler. East meets West unter Creative Commons.